es dich in deiner Krippe, es seufzt mein Herz mit bebender und fast geschlossener Lippe, bringt es sein dankend Opfer dar. Gott, der so unermesslich war, nimmt Knechtsgestalt und Armut an, und weil er dieses uns zu gut getan, so lass ich mit dir.